Kundgabe 8686. Empfangen am 27.11.1963. Verschiedene Geistesrichtungen. Scheingottesdienst. Es ist wie zur Zeit der Niederkunft Christi zur Erde. Die Menschen sind im gleichen verwirrten Denken, sie verfechten die gleichen Irrlehren, sie glauben, die alleinige Wahrheit zu besitzen und stehen doch mitten in der Unwahrheit. Sie verfechten wie damals die leeren Glaubensrichtungen und doch weichen sie alle voneinander ab. Eine jede vertritt eigene Anschauungen und eine jede glaubt, Anspruch erheben zu können auf Wahrhaftigkeit alles dessen, was sie lehret. Und es hat die Zahl der Geistesrichtungen beträchtlich zugenommen. Es sind nicht nur einige wenige, die sich gegenüberstehen, sondern vielerlei Meinungen haben vielerlei Glaubensgemeinden ergeben, die alle Anhänger zu gewinnen suchen und fanatisch beharren auf dem Geistesgut, das sie vertreten. Und es ist so nötig, dass den Menschen die Wahrheit gebracht wird, dass sie einmal erfahren, was Gott von den Menschen verlangt. Es ist nötig, dass ihnen der Wille Gottes kundgetan wird, dass sie erkennen lernen, dass das Erfüllen seines Willens Sinn und Zweck des Erdenlebens ist. Eine jede Kirche oder Glaubensrichtung aber lehret, dass sie den Willen Gottes verkündet, und doch stimmen die verschiedenen Glaubensrichtungen nicht überein. Und zur Zeit der Niederkunft Christi gefielen sich die Menschen ebenso wie jetzt in dem Ausüben vielerlei Gebräuche. Es wurde fanatischer Gottesdienst getrieben, dem alle Lebendigkeit mangelte, so dass die Menschen keinen innigen Kontakt herstellten mit ihrem Gott und Schöpfer. Und in der Jetztzeit ist das Gleiche zu verzeichnen. Ein formeller Gottesdienst, wo allen Sitten und Gebräuchen Rechnung getragen wird, wo vor der Welt die Bindung mit Gott demonstriert wird und das Herz des Einzelnen weit von dieser innigen Bindung mit ihm entfernt ist. Es ist alles Schein und Trug. Es ist keine Wahrhaftigkeit mehr in dem Lebenswandel der Menschen. Sie gehören nur noch der irdischen Welt an. Und selbst wenn sie den Anschein der Gottverbundenheit erwecken wollen, sind es tote Formen, denen sie nachkommen. Und ihre Seelen bleiben unberührt. Und gegen diesen Scheingottesdienst solltet ihr angehen, die ihr die Wahrheit von Gott empfanget und dessen gedenken, dass auch Jesus bei seinem Erdenwandel vor denen keinen Halt machte, die irriges Geistesgut vertraten und ihren Scheingottesdienst zu rechtfertigen suchten, als allein Gott wohlgefällig und die alles verdammten, was ihren Lehren widersprach. Und die Menschen werden auch nun sich nicht trennen wollen von ihrem, von Menschen übernommenem Geistesgut. Und sie werden sich daher immer im Irrtum bewegen, weil sie sich weigern, reine Wahrheit anzunehmen, die ihnen nur von oben, von der ewigen Wahrheit, geschenkt werden kann. Doch ein solches Gnadengeschenk erfordert den freien Willen, es anzunehmen. Es kann nicht zwangsmäßig den Menschen die Wahrheit zugeleitet werden, die nicht bereit sind, sie anzunehmen. Und darum ist es schwer, Irrlehren auszurotten, selbst wenn diese ihnen begründet und berichtigt werden als irrig. Es werden immer nur wenige dafür aufgeschlossen sein, was Gott selbst den Menschen zuleitet, weil sie ein so offensichtliches Wirken Gottes nicht anerkennen wollen, weil sie ohne jegliches Wissen darüber sind, dass Gott seinen Geist ausgießet über jene, die sich ihm bereitwillig öffnen zum Empfang der reinen Wahrheit aus Gott. Vor der Niederkunft Jesu auf Erden, vor seinem Kreuzestod, war die Ausgießung des Geistes in einen Menschen nicht möglich. Und darum befand sich die Welt in größtem Irrtum. Jedoch nach seinem Kreuzestod konnte die Wahrheit Zugang finden zu den Menschen und es war möglich, dass den Menschen volle Aufklärung gegeben wurde, ob und wann sie sich in falschem Denken befanden. Sie konnten durch den Geist belehrt werden und jeglichen Irrtum aus sich entfernen. Doch gezwungen wurden die Menschen nicht. Und darum hat sich immer wieder Irrtum eingeschlichen, der als Wahrheit vertreten und überliefert wurde mit einer Zähigkeit, dass es schwer ist, die Menschen von ihrem falschen Denken zu überzeugen und sie sich deshalb auch immer wehren werden, die reine Wahrheit aus Gott anzunehmen und Irrtum hinzugeben. Und dennoch muss um der Wahrheit selbst willen alles versucht werden, die Menschen in ihren Ansichten zu erschüttern. Es muss versucht werden, sie zum Nachdenken zu veranlassen. Es muss alles getan werden, ihnen die reine Wahrheit zuzuführen, denn sie können nur zum letzten Ziel gelangen auf dem Wege der Wahrheit. Solange sie sich in irrigem Denken befinden, werden sie nicht im jenseitigen Reich der Seligkeit teilhaftig werden, die immer nur ein helles Licht gewährleisten kann. Nur Wahrheit allein schenkt Licht. Wahrheit allein bringt darum die Seligkeit, weil mit ihr wieder unzählige Wesen beglückt werden können und die Seligkeit im geistigen Reich in der Zuleitung von Licht besteht. Darum dürfet ihr Menschen nicht in irriges Denken geraten. Darum wird euch immer wieder die Wahrheit angeboten. Darum wird von Seiten Gottes alles getan, dass euer Denken recht gerichtet ist. Doch ihr selbst müsstet nur den Willen haben, euch in der Wahrheit zu bewegen. Denn auf Erden ist es weniger wichtig, dass ihr in der Wahrheit wandelt, als im jenseitigen Reich. Denn dort könntet ihr ohne Wahrheit nicht selig sein. Und wenn ihr auch auf Erden euren finsteren Zustand unbeachtet lasset, im geistigen Reich aber wird er euch quälen, weil nur Licht allein Seligkeit ist und Licht immer nur von der Wahrheit ausstrahlt, von Gott selbst, der das Urlicht ist von Ewigkeit. Amen.